Mara heißt diese Band. Mara Kids in Philly heißt die CD. Sie kommen also aus Philadelphia. Das kann man annehmen. Davon sollte man ausgehen. Wenn eine CD Kids in Philly heißt, sie kommen tatsächlich aus Philadelphia. Und der Song, der hieß Point Breeze. Einen Song bis zu den Nachrichten haben wir noch. Einen Song von einem ganz besonderen Mann. Der Mann hat, das ist so, Geschichte geschrieben mit eben einem Song. Der Mann heißt Dale Hawkins. Dale Hawkins müsste inzwischen, ja, wie alt wird er sein? 60, 65, das kommt ungefähr hin. Er hat einen Song geschrieben, mit dem Creedence Clearwater Revival mal ganz groß rausgekommen sind. Er hat Songs geschrieben, die die Rolling Stones gesungen haben. Er hat einen Song geschrieben, der in einem Film eine wichtige Rolle gespielt hat. Dazu später. Hier ist erst einmal Dale Hawkins' Summertime Down South.